1. Als das Volk bemerkt, dass Moses sich im IT der Rucke vom Berg versojot, versammelte er sich im Aaron und forderte ihn auf, make uns einen Gott, der vor uns herziert, den wir wissen nicht, was diesem Mann Moses, der uns aus Ägypten geführt hat, zugestoßen ist. 2. Aaron ordet ihnen, reiß die goldenen Ohrringe ab, die ihr Frauen, Sonnen Tochter Trajan, und bringt sie mir. 3. Daraufhin rissen sich a lute die goldenen Ohrringe ab, die sie in den Ohren trugen, und brachten sie Aaron. 4. Er nahm das Gold von ihnen entgegen, bearbeitet es mit einem Meißel und formte daraus ein gegossenes Kalb. Da riefen sie, das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. 5. Als Aaron dies sah, errichtete einen Altar Dava und rief aus, Morgen wird ein Fest für den Herrn gefeiert. 6. Vom nächsten Morgen standen sie früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer dar, Danach setzte sich das Volk zum Essen und Trinken nieder und stand anschließend auf, Ausgelassen zu feiern. 7. Da befahl der Herr Moses, Steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführtest, hat sich verdorben. 8. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, denn ich ihnen vorschrieben habe, sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, es angebetet, im Opfer dargebracht und gerufen, das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. 9. Und der Herr sprach zu Moses, ich sehe, dass dieses Volk ein widerspenstiges Volk ist. 10. Lass mich jetzt, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie vernichte, dann wird sich dich zum Stammvater eins großen Volks machen. 11. Moses aber versucht, den Herrn, seinen Gott, zu besänftigen, indem er sprach, O Herr, warum entbrennt dein Zorn so sehr gegen dein Volk, dass du doch mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführtest? 12. Sollen die Ägypter etwa sagen, mit böser Absicht hatte sie herausgeführt, sie in den Bergen umzubringen und vom Erdboden zu tilgen? Lass ab von deinem heftigen Zorn und beru das Unheil, das du deinem Volk zugedachtest. 13. Gedenk deiner Diener Abraham, Isaac und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und versprochenest, ich will your Nachkommen so zahlreich werden lassen wie die Sternen im Himmel und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben, damit sie es für immer besitzen. 14. Da beruht der Herr das Unheil, das seinem Volk angedroht hat. 15. Moses kehrte am Unstieg vom Berg Herab, die bei den Gesetzestafeln in der Hand, dies Tafeln waren beidseitig beschrieben, vorn und hinten. 16. Die Tafeln waren von Gott gemacht, und die Schrift war Gottes Schrift, in die Tafeln eingemeißelt. 17. Als Joshua den lauten Lärm des Volks hort, sagte zu Moses, es ist Kriegsgeschrei im Lager. 18. Moses aber ordet, das ist weder das Geschrei von Siegen noch das Geschrei von Besiegten, ich hör Gesangstone. 19. Als sich dem Lager nahert und das Kalb soe die Tanzenden Rehen erblickt, entflammt Moses Zorn, so dass die Tafeln wegwarf und sie am Fass des Berges zerschmetterte. 20. Dann nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, verbrannte es und zermalmte es zu feinem Staub, dies entstrute auf Wasser und gab es den Israeliten zu trinken. 21. Und zu Aaron sprach Moses, was haben dir dies Lüt angetan, dass du ein so schwer Sunde über sie gebrachtest? 22. Aaron ordet, mein Herr, zern nicht, du weiß selbst, dass das Volk zum Bösen neigt. 23. Sie beten mir, make uns einen Gott, der vor uns herziert, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Moses, der uns aus Ägypten hierher geführt hat, zugestoßen ist. 24. Da befahl ich ihnen, wer Gold tragt, der reiße sich ab. Sie gaben es mir, und ich warf es für, daraus entstand dieses Kalb. 25. Als Moses sah, dass das Volk zu Gelos geworden war, denn Aaron hat es zu Gelos gelassen, zur Freude ihrer Feinde. 26. Trat Moses und das Tor des Lagers und rief, whereauf der Seat des Herrn steht, komme zu mir. Da versammelten sich a Leviten im Inn. 27. Aber spracht zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, Jeder soll sein Schwert anlegen, im Lager hin und her gehen, von einem Tor zum anderen, und jeden Toten, ab Bruder, Freund oder Verwandter. 28. Die Leviten handelten nach dem Befehl Moses, und so fielen und jenem Tage vom Volk ungefähr 3000 Mann. 29. Die sprach Moses, hat euch hüt für den Herrn geweiht, die Jeder gegen seinen Sohn und seinen Bruder vorgegangen ist, damit hüt siegen über euch komme. 30. Am nächsten Tag aber sprach Moses zu dem Volk, hat sich wohl gesündigt. Ich will daher zum Herrn hinaufsteigen, wir legt kann ich euch Vergebung für your Sünde erwirken. 31. Die ging Moses wieder zum Herrn und sprach, back, dieses Volk hat ein schwer Sünde begangen und sich einen goldenen Gott gemacht. 32. Und nun vergib ihnen doch eine Sünde. Wenn nicht, dann streich mich bitte aus deinem Buch, das du first. 33. Der Herr aber entgegnet Moses, wer gegen mich gesündigt hat, den streich ich aus meinem Buch. 34. Gehör jetzt aber hin und führ das Volk dorthin, wohin ich dir geboten habe, mein Engel soll vor dir hergehen. Doch wenn die Zeit der Bestrafung kommt, wird ich eine Sünde on den. 35. Und der Herr schlug das Volk mit einer Plage, weil sie das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hat.